Auge zu. Full of Depression, schreibe ich Part my Babe. Erwähne dich in jeder Zeile, wie du's merkst. 24-7 wach, meine Augen, sie drehen schon von dem Schmerz. Denkst du, er liebt dich so wie ich? Nein, sag mir, ist es dir das wert? Ja, wenn ich geh und das für immer, Baby. Oh, ich hab mir geschworen, ich werd dich vergessen, vergessen für immer und ewig. Wenn du mich doch wirklich vermisst, wieso fühl ich mich dann wie gefangen im Käfig? Dein Anruf bringt eh nichts, ja, du sagst, dass du kommst, doch ich seh nichts. Wieso gehst du nicht ran? Alle Anrufe abgelehnt. Ich frag mich, wie es dir wohl geht und was du machst. Du hältst mich wie Orchidee, deine Liebe, die mir wieder fehlt. Ich hab gesagt, komm zurück, Habibi, weil du sagst, du bist bei ihm am falschen Platz. Wenn unsere Herzen sich wiedersehen, like dann, da, da, da, da. Alle Anrufe abgelehnt, ich frag mich, wie es dir wohl geht und was du machst. Du heißt mich wie Orchideen, deine Liebe, die mir wieder will. Ich hab gesagt, komm zurück, Habibi, weil du sagst, du bist bei ihm am falschen Platz. Wenn unsere Herzen sich wiedersehen. Und jetzt ist mein Herz geteilt in zwei. Du rufst mich an, ich nehm ab, doch du schweigst. Keiner mehr da, um mein Herz zu heilen. Bitte komm, ich befrei. In deinen Augen seh ich den Leid. Baby, ich will gehen, doch du sagst, bitte bleib. Hast mir geschworen, wir schaffen es weit. Es ist noch nicht vorbei. Hör zu, ja glaub mir, Baby Girl, ich mein es ernst, denn ich sprech von der Wahrheit. Ey, Nerven schon kaputt vom ganzen Rauchen, denn ich find keine Klarheit. Wenn ich ehrlich bin, vermiss ich jede Stunde von deinem Dasein. Wieso gehst du nicht ran? Alle Anrufe abgelehnt. Ich frag mich, wie es dir wohl geht und was du machst. Du hältst mich wie Orchidee, deine Liebe, die mir wieder fehlt. Ich hab gesagt, komm zurück, Habibi, weil du sagst, du bist bei ihm am falschen Platz. Wenn unsere Herzen sich wiedersehen, like dann, da, da, da, dann. Alle Anrufe abgelehnt, ich frag mich, wie es dir wohl geht und was du machst. Du hältst mich wie Orchideen, deine Liebe, die mir wieder fehlt. Ich hab gesagt, komm zurück, Habibi, weil du sagst, du bist bei ihm am falschen Platz. Wenn unsere Herzen sich wiedersehen.